Jüngst kam in Südkorea eine schockierende Korruptionsaffäre ans Licht. Die Militärs hatten eine große Summe von Geld unterschlagen beim Einkauf der zusätzlichen modernen Lautsprecher für Sicherheitskriegsführung gegen Nordkorea an der gesamten militärischen Demarkationslinie. Mit den Lautsprechern sollten zwischen Nord und Süd Misstrauen, Feindseligkeit, Zwietracht und Auseinandersetzung ins Leben gerufen werden. Nach den Angaben sollen für die zusätzliche Installierung von 40 neuen Lautsprechern an mehr als 10 Stationen der militärischen Demarkationslinie die Steuergelder in Höhe von 18.345.360.000 Won ausgegeben worden sein. Aber die südkoreanischen Militärs laufen hinter Gewinn her, indem sie die Nord-Süd-Beziehungen und die innerkoreanische Konfrontation verschärfen. Wenn Sie von Drohungen und Provokationen von Nordkorea reden, so ist es die abgenutzten Kniffe für Ihre Privatinteressen und eigene Existenz, wie es diesmal wiederum bestätigt wurde.